Laut Meldungen wird der Kampf aller Kreise Südkoreas für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye ununterbrochen geführt. Am 6. November behaupteten die Direktion Gwangju des Nationalen Demokratischen Taxifahrergewerkschaftsvereins beim Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften und die Taxifahrergewerkschaft im Gebiet Gwangju auf einer Zusammenkunft in Gwangju, dass Park Geun-hye die Verantwortung für die entstandene Lage tragen und sofort zurücktreten soll. Nach der Zusammenkunft führten die Teilnehmer mit den Taxis, an denen die Losung, das Park Geun-hye-Regime, das dem Bauern Deng Nam-ji die staatliche Gewalt antat, soll zurücktreten, angebracht war, eine Hupendemonstration durch. Am selben Tag hielt die Daesono-Direktion der Bewegung für die Verteidigung der Demokratie in Daeson eine Kerzenkundgebung ab und führte eine Demonstration für den Rücktritt von Park Geun-hye durch. Auch in Busan, Ryongin im Bezirk Gyeonggi und Gyeongju im Bezirk Nordgyeongsang fanden an diesem Tag Zusammenkünfte der Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen für den Rücktritt von Park Geun-hye gleichzeitig statt. Die Stadtparteileitung Daeson der Gemeinsamen Demokratischen Partei verlangte auf einer Zusammenkunft von Park Geun-hye die Annahme der Forderung der Bevölkerung. Am 7. November demonstrierten die Stadtbewohner verschiedener Kreise und Schichten in Seoul nach einer Kerzenkundgebung. Zur gleichen Zeit führte das Komitee für Gerechtigkeit und Frieden der katholischen Kirchengemeinde Gwangju in Gwangju nach einer politischen Messe eine Kerzendemonstration durch und die Abgeordneten des Parlaments der Stadt Gwangju beriefen eine Pressekonferenz ein, wo sie den sofortigen Rücktritt von Park Geun-hye verlangten. Die Bewegung verschiedener Kreise und Schichten für die politische Erklärung wird auch weiter entfaltet. Am 7. November hielten die nationale Aktion gegen Drahtstationierung das Kampfkomitee Songju für die Zurücknahme des Beschlusses zur Drahtstationierung, das Maßnahmekomitee der Stadtbewohner Kim Chon gegen die Drahtstationierung, das Notmaßnahmekomitee für den Schutz der heiligen Städte Songju des Wohnbuddhismus, die Organisationen gegen die Drahtstationierung in allen Gebieten wie Daegu, Daeson und Gwangju, die Bürgeraktion Ulsan für den Rücktritt von Park Geun-hye und weitere Bürger- und gesellschaftlichen Organisationen hielten in Seoul eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Im Gebiet des Bezirkes Südgyeongsang entfalteten mehr als 2340 Eltern der Studenten und Schüler vor dem Rathaus des Bezirkes mit den Plakaten unter dem Motto Park Geun-hye soll zurücktreten, eine Bewegung für politische Erklärung. Die Professoren und Forscher der Universität Inje und die Pfarrer warnten durch die Bewegungen für die politische Erklärung die Park Geun-hye-Kräfte davor, dass sie der Verurteilung durch die empörte Bevölkerung nicht mehr entgehen werden, falls sie weiterhin die Forderung der Bevölkerung nicht akzeptieren. Über 540 Absolventen der Universität Seoul, die damals am Volksaufstand vom Juni teilnahmen, gaben am 8. November eine politische Erklärung ab. Am 6. November veröffentlichte der Landesverein der Jugendlichen für Politik und Diplomatie, der die Schüler der 53 Oberschulen im ganzen Gebiet umfasst, auf der Insel Yeouui in Seoul eine politische Erklärung gegen die Park Geun-hye-Regierung im Namen der Jugendlichen des ganzen Gebietes. Auch die Schüler der 10 Mittel- und Oberschulen in Gwangju betonten an diesem Tag durch eine politische Erklärung, die mehr als 200 Personen unterschrieben haben, dass die Präsidentin als eine Drahtpuppe nicht nötig sei und dass sie zurücktreten solle. Zuvor am 5. November gaben die Jugendlichen in Gwangyang, Bezirk Südjolla, je nach ihrer Schule die politischen Erklärungen ab. In den Universitäten Sogang, Songjungwan und Songgonghae erschienen hintereinander die großen Wandzeitungen, in denen man den Schulstreik in allen Universitäten vorschlägt oder werden die Propagandatätigkeiten für dessen Teilnahme entfaltet. Auch die Studentenräte aller Universitäten, die dem politischen Landesverein der Studenten angehören, sollen den Schulstreik planen. Wegen der ununterbrochenen harten Proteste aller Kreise und Schichten Südkoreas werden die Veranstaltungen, die die Regierung für die Verbesserung ihres Images geplant hat, verschoben oder zurückgenommen oder verkleinert.